Wie funktioniert eine Bundestagswahl in Deutschland? Was sollten Sie noch zu diesem Thema wissen? Hören Sie dazu einige Informationen. Vor dem Hören lesen Sie bitte die Fragen in Übung 9 in Ihrem Begleitheft. Achten Sie beim Hören auf Informationen zu den Fragen. Alle 4 Jahre wird der Bundestag direkt von den Bürgern gewählt. Jeder Wähler hat dabei 2 Stimmen. Mit der Erststimme wählt man einen Vertreter aus seinem Wahlkreis, also aus der Region, aus der man kommt, direkt in den Bundestag. Mit der Zweitstimme wählt man die Partei. Die Erststimme entscheidet, welcher Kandidat, also welcher Abgeordnete, den Wahlkreis im Parlament vertritt. Die Zweitstimme entscheidet, wie viele Sitze eine Partei im Bundestag erhält. Insgesamt gibt es im Bundestag mindestens 598 Sitze. Übrigens, in Deutschland kann eine Partei in der Regel nur dann in den Bundestag kommen, wenn sie mehr als 5% aller abgegebenen Stimmen erhalten hat. Diese Regel heißt 5%-Klausel. Die Parteien bilden im Bundestag Fraktionen. Wenn die stärkste Partei im Bundestag aber weniger als 50% aller Sitze hat, muss sie mit einer oder mehreren anderen Parteien zusammenarbeiten. Das heißt, sie muss zum Regieren eine Koalition bilden. Parteien, die nicht in der Koalition sind, sind in der Opposition.